An der Rezeption gab es einen gewissen Moment, den sie nur zu gern an sich hätte vorüberziehen lassen. Ein stämmiger Sikh mit einem hellgrünen Turban stand hinter dem schimmernden Tresen, mehr als gut gekleidet. Auch sein lackiertes Gesicht schimmerte, wunderbare Zähne, polierte Nägel, strahlendes Lächeln, Aftershave. Aber man konnte doch nicht versuchen, den Tag zu retten, egal was es die eigene Würde kostete. »Nicht nötig«, sagte der große Angestellte und steckte eine leere Karte in die kleine Box zum Magnetisieren mit komplizenhaftem Blick. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sie hatte ihren Führerschein erwähnt. »Alles drin gehört mir«, hatte sie gesagt, »mein Pass«, eine braune Tasche, ein paar schwarze Schuhe, eine leere Flasche Chablis, etwas Unterwäsche. Sie wollte gewinnend wirken. »Wohin ist Ihr Mann heute geflogen?« fragte er fröhlich. Sie hatte behauptet, Tom sei ihr Mann. Sie hätten ihre Namen behalten, ganz modern, was bloß manchmal ein bisschen mühselig war, so wie jetzt. »Nach Paris«, sagte sie schamlos. »Ah«, sagte der Angestellte, »da war ich noch nicht, aber irgendwann...« »Ich auch nicht«, sagte Eileen, »stimmte gar nicht.« »Na, dann sehen wir uns dort«, erreichte ihr die neue, gebrauchsfertige kleine Karte. »Ich werde Ausschau nach Ihnen halten«, sagte sie. »Ich war schon in Amerika«, verkündete er stolz. »Da warte ich auch noch, bis der richtige Moment gekommen ist«, sagte sie, New Hampshire übergehend. »Eines Tages. Na, dann sehe ich Sie auch dort drüben in den Staaten. So sagt man doch.« Er kostete es aus, das merkte sie. »Glaub schon«, sagte sie. So schwer war es gar nicht gewesen, nachdem sie sich einmal ins Unvermeidliche gefügt hatte und ihr egal geworden war, wie man sich da fühlen konnte. Eigentlich ziemlich einfach. Der freie Tag war unterm Strich nicht so toll gelaufen. Es war tatsächlich eisig draußen gewesen. Sie hatte sich verkühlt. Auf dem holprigen Pflaster der Nassau Street hatte sie sich vor Eason's den Fuß verknackst, dann hat es geschneit, gar nicht so viel, aber ihre alten Stiefel wurden feucht und ihre Füße fühlten sich taub an. Der alte Antiquitätenladen hatte samstags zu, war sogar verrammelt und verriegelt. Der Latte, den sie bei Powers Court bestellte, war zu schwach. Das Fleischbuffet bei O'Neills war allerdings absolut annehmbar. Sie saß gemütlich am Fenster und schaute dem fallenden Schnee zu, bis es aufhörte. Bei Brown Thomas fand sie einen Schal für James, zwei Hemden und ein Vogelbuch für die Jungs, keine Spiele, eine transparente Seidenbluse für sich selbst, die würde James gefallen. Sie überlegte, etwas für Tom zu kaufen, etwas Nautisches, Lustiges, aber wo sollte er das anziehen? Noch ein Spaziergang durch St. Stephen's Green in der Nässe und Kälte, das wurde langsam etwas zu viel für ihren jaulenden Knöchel, aber sie schaffte es bis zum oberen Ende der Grafton Street und um die Ecke wieder runter in die Dawson Street an den smarten Herrenausstattern und den schicken Restaurants vorbei. Die Tram, die Lewis, war immer noch eine Baustelle, klang wie Lewis. Eines Tages würde man von hier nach Phoenix Park fahren können, aber anscheinend nicht zum Flughafen. Am Ende lief sie Knöchel hin oder her über die O'Connell-Brücke und nahm einen früheren Bus, der zum Glück durchging. Alles hatte mit einem Aufschrecken um 8 angefangen und war danach nicht besser geworden. Nächstes Mal würde sie das mit einrechnen, bedachtsamer sein. Als sie allein auf ihrem Sitz saß, dachte sie über 1000 Dinge nach, ließ den Tag in sich hochsteigen und davon wehen. Wenn Tom später allein nach Hause fuhr, würde sie zu Hause im Bett liegen. Am Tag danach sprachen sie nie miteinander. Was sollten sie auch sagen? ich vermisse dich. Aber war es nicht wahnsinnig komisch, dass ihr Herz so ein Getöse machen musste, nur weil sie nicht mehr ins Zimmer reinkam, als würde das ganze Streichholzhaus in Flammen aufgehen, die grausigen Details, irgendein wildes Viech, das sie mit lodernden Augen aus einer dunklen Höhle anstarrte. Wie ging das beschissene Gedicht nochmal? Wessen Flügel, wessen Hand wagte sich an diesen Brand? Aber wie nett der bärtige Typ mit dem Turban gewesen war, dem war natürlich alles klar, jeder hat seinen Job zu tragen. Solche Improvisationen machten das Ganze erst interessant. Er hätte ja auch rumzicken können. Und jetzt? Was war wohl die notwendige Folge von einem derart peinlichen Moment, wie sie ihn heute erlebt hatte? Ein neues, plötzlich beißend klares Verständnis seiner selbst? Eine strenge neue Vorsichtsmaßnahme, wie ein neuer Schlüssel? Wie ist das französische Wort, ein Aperçu? Nein, das war es nicht. Aber das war sowieso Quatsch. Sie waren alle erwachsen, bis auf ihre Jungs natürlich. Falls jemand erwartete, dass man daraus etwas lernte, dann gab es da nichts. Im Augenblick zumindest nicht. Die Winterlandschaft, jetzt bei Dundalk, mit ihren Höhen und Tiefen, schob sich vorbei und Eileen war erschöpft. Fast mehr Blick auf der rechten Seite. Schnee setzte wieder ein, ging aber langsam in Regen über. Man hatte nur ein Leben, bis man es dann plötzlich nicht mehr hatte. Das war nicht zu viel verlangt. Der Knöchel pochte noch ein bisschen weiter, bis sie ihren Augen erlaubte, loszulassen. Sie ließ sich vom Bus mit seinem stetigen Rumpeln zutiefst beruhigen. Und nach einer Weile schlief sie ein. Die zweite Sprache. Jonathan und Charlotte waren geschieden, aber Freunde geblieben. Charlotte Porter glaubte, wer ein zweites Mal heirate, dürfe nur Stückwerk dessen erwarten, was die erste Ehe enthalten hatte, müsse aber sicherstellen, dass es sich um die guten Stücke handelte. Charlotte hatte eine lange Ehe hinter sich mit dem Architekten Francis Dolan, einem großen, markanten, gut aussehenden Iren, schwarze Haare und dunkle Augen, den sie an der New York University kennengelernt hatte. Er war damit erfolgreich geworden, Unternehmenswürfel aus Stahl und Glas zu entwerfen, wie sie an der Autobahn nördlich der City standen, nicht weit von Golden's Bridge, wo sie lebten und ihre Kinder aufzogen. Mit 45 hatte Francis Dolan verkündet, er würde es gern mal mit dem Norden von Maine probieren, sich in Holzboote reinfuchsen, eins restaurieren, damit nach Irland segeln und später vielleicht um die Welt und ob Charlotte gern mitkommen wolle. Charlotte hatte länger darüber nachgedacht, denn sie wusste, plötzliche, spektakuläre Abweichungen von der ehelichen Norm konnten gefährlich sein. Francis war stets ein angenehmer, aber affektfreier Ehemann gewesen, seiner Meinung nach typisch County Kerry. In Gesellschaft fühlte er sich nicht allzu wohl, selbst wenn es andere Architekten waren. Die beiden gemeinsamen Kinder behandelte er fürsorglich distanziert, aber er liebte Charlotte und sie ihn, obwohl er sich manchmal benahm, als sei er etwas überrascht, sie zu kennen. Es war 1998, das Jahr von Monica Lewinsky. 3 Jahre zuvor hatte Charlotte eine Maklerlizenz erworben und war aus dem Stand mit Wohnimmobilien erfolgreich. Die Arbeitslosenquote war niedrig, die Leute kauften Häuser. Es herrschte kein Krieg, man kam leicht an Geld. Sie war 44, eine große, schnell lächelnde, schlaksige, intelligente Schönheit mit einem scharfen Sinn für Humor und einem Abschluss in Finanzwesen. In fast allem, was sie anpackte, war sie selbstbewusst. In ihren 20ern hatte sie parallel zu ihrem Job an der Wall Street als Laufstegmodel der zweiten Reihe für Eileen Ford gearbeitet. Hauskäufer trauten oft ihren Augen nicht, wenn sie bei einem Besichtigungstermin diese Beine aus dem Auto streckte. Daher lautete Charlottes Entscheidung, die ihrer Meinung nach absolut zu ihr passte, nein. Sie würde, solange Frances auf See war, in Golden Bridge bleiben, sich um die Kinder, 8 und 9, kümmern und sich nach ihm sehnen wie eine Matrosenbraut, Quilts nähen, Bienenwachs produzieren, ein Tagebuch führen, sich auf den Witwenausguck stellen und so weiter, bis ihr normales Leben weiterging. Sie wusste, wenn Frances zurückkam, würde er sich vermutlich verändert haben. Sie aber auch und die Kinder. Das würde sie fordern, Anpassungen und neue Entscheidungen mit sich bringen und sie alle zusammen in neue Richtungen führen. Eine Ehe brauchte so etwas bekanntlich und manchmal war es eben nicht anders hinzukriegen. Seit dem Studium hatte sie nur selten allein gelebt und freute sich jetzt darauf, Frances Dolans Flagge würde wieder am Horizont auftauchen. Dann würden sie sehen. Nichts daran kam ihr irregulär vor. 2002 hatte Jonathan Bell Charlotte Porter kennengelernt und geheiratet, alles binnen 3 Monaten, nachdem sie ihm als Maklerin ein teures Loft in der Watts Street verkauft hatte. Sie hatte wieder den Namen Porter angenommen nach der Scheidung von Francis, der nicht wieder nach Hause gesegelt war. Jonathan verliebte sich atemlos in Charlotte und überhäufte sie mit Museum und Konzert und Abendessen an den damaligen Top-Adressen. Er nahm sie zum Columbia-Yale-Spiel mit, 71 hatte er selber bei den Lions gespielt, kaufte ihr Diamantohrringe bei Harry Winston und lud sie auf einen Herbstfarbenausflug in die Green Mountains ein, wo er im Woodstock Inn zum ersten Mal mit ihr schlief und ihr beim Frühstück einen Heiratsantrag machte, den sie überraschenderweise annahm. Sie heirateten Weihnachten, 3 Monate bevor im Irak die Kampfhandlungen begannen und genau als der Immobilienmarkt unmerklich anfing, den Bach runterzugehen. Johnny Bell stammte aus Chicago. In den frühen 70ern hatte er einen Abschluss in Erdöltechnik gemacht, um ins Ölbusiness einzusteigen. An der Latin School of Chicago war er der untypische Junge gewesen, groß, ungelenk, ein starker Sportler mit weichen Muskeln, der beim Fußball beneidenswerte Leistungen als robuster Torjäger zeigte, aber auch Geschichte belegte und die Romantiker las, einen hervorragenden, später preisgekrönten Aufsatz über Charles Beard und die Kontroverse um die wirtschaftlichen Auslöser der amerikanischen Revolution verfasste und noch dazu Waldhorn spielte. Er war eine Leseratte. Aber dann wurde ihm klar, dass die weltweite Suche nach Öl seine große, maßgebliche Leidenschaft war. Er war davon überzeugt, wenn er schnell reich würde, was er schaffte, konnte er immer noch jedes Buch lesen, das er wollte, zurückkommen und seinen Doktor machen, egal in welchem Fach, und am Ende große, unbeholfene, unschuldige, aber schlaue Jugendliche an einer guten Privatschule in New England auf das Studium vorbereiten, die Wert auf guten Unterricht legte und die Leute so vielseitig und abgerundet ins Leben entließ, wie einst auch ihn. An all dem hegte er keinen Zweifel. Er hatte Mary Lynn Hewlett geheiratet, die aus derselben Gegend am North Shore stammte wie er, in Champaign-Urbana auf Grundschullehramt studierte und 1 Jahr älter als er auf den Moment wartete, den großen Johnny Bell zu heiraten, sobald er seinen Abschluss gemacht hatte. Johnny war ins östliche Texas zu einer obskuren Ölsucherfirma gegangen. Das Stichwort hieß Pachtverträge. Binnen 5 Jahren lernte er genug über Seismologie, Abbaurechte und Fremdkapitalaufnahme, darüber, wie man Leuten auf Augenhöhe begegnete, nicht von oben herab und, wichtig, wann es Zeit wurde, das nötige Geld einzuschießen. 1980 fühlte er sich dann erfahren und ausgebufft genug, um sich selbstständig zu machen. Er durchkämmte ganz Texas nach kleinen Pachtflächen, die die großen Unternehmen eines Tages brauchen und die dann, Überraschung, ihm gehören würden. Eine gute Idee, wie sich zeigte. Mary Lynn und er lebten 1 Jahr lang in Houston und machten sich ein schönes Leben mit ihrer Tochter. Johnny behielt ein kleines Büro in Manhattan und bemühte sich, seinen Laden schlank zu managen. Als in der Ölbranche alle austickten, 1998, kurz bevor Francis Dolan mit seinem restaurierten nordischen Folkeboot Richtung Dingle segelte, gingen Mary Lynn und Johnny in den Vorruhestand nach Idaho, wo sie ein Grundstück gekauft und ihr Traumhaus gebaut hatten. Mary Lynn glaubte, dort könne sie unterrichten, vielleicht in einem Reservat. Und Johnny, erst 46 und stinkreich, gedachte, den Ort als Schauplatz für seine nächste Lebensphase zu nutzen, in der theoretisch immer noch ein Doktortitel in einem sinnvolleren Fach vorkam, auf das die Welt für alle ein bisschen besser würde. Mary Lynn und er wählten die Demokraten. Das hätte sich wahrscheinlich auch alles so ereignet, hätte sich nicht eines Morgens, als das makellose Licht von den noch schneebedeckten Bergen über die Wiese hereinfloss, Mary Lynn mit einer Tasse Tee an den Frühstückstisch gesetzt, Johnny seltsam angelächelt und gesagt, sie müsste kurz mal den Kopf auf die gefalteten Hände legen, was sie gleich tat. Und tot war, bevor Johnny sie auch nur berühren konnte. Sie hatte, laut dem ortsansässigen Arzt, einen Tumor irgendwo ganz tief in ihrem limbischen Lappen. Sie erlebte nur ein einziges echtes Symptom, zu sterben. Das nächste Jahr wurde natürlich das Jahr der tiefen, trüben Schatten, des Wütens und Wanderns, der entfesselten Verwirrungen und dermaßen hilflosen Panikattacken, dass Jonathan dachte, er würde es nicht überleben. Nach seinem Empfinden hatte er kein Anrecht mehr auf eigene Pläne. Mary Lynns unvollendetes, lächerlich unerfülltes Leben mit ihren Träumen, Indianer zu unterrichten, stellte einen so viel größeren, untröstlichen Verlust dar, als sein eigenes Leben es jemals werden konnte. Dabei hatte er noch viele Jahre vor sich. Seine Schrägheit und seine schuljungenhaften Berechnungen mochten sich genauso bewährt haben, wie er sich das als großer, emsiger, gehemmt getriebener Junge an der Latin School ausgemalt hatte. Aber am Ende war es doch immer Mary Lynn gewesen, die die Grundprinzipien ihrer gemeinsamen Existenz entwarf und überwachte und diese Existenz anscheinend umfassender erlebte. Ihre Liebe, ihre Vertrautheit, ihre verstrickten Ängste, ihr gemeinsames Wissen umfasst alles. Er war lediglich ganz bequem in ihre freundliche, wohltuende Welt eingezogen und ließ sich sogar dafür loben, was Mary Lynn nicht nur nichts ausmachte, es gefiel ihr sogar. Seine wirkliche Leistung bestand nur darin, Geld zu machen und ihnen davon etwas zu kaufen. Jetzt, da diese sichere, magische, unersetzliche Welt dahin war, als hätte jemand einen Stern vom Firmament gerissen und den Himmel ins Dunkel gestürzt, hatte er keine Ahnung, wie er sich auch nur annähernd ein Leben zusammenbasteln sollte. Johnny Bell war seit nicht mal einem Jahr in New York, als er die glamouröse, geistreiche Charlotte Porter kennenlernte und in schneller Reihenfolge hofierte, umwarb, umschmeichelte, anschmachtete und impulsiv heiratete. Sein Haus in Idaho hatte er inklusive Mobiliar verkauft und seine Vermögenswerte über 25 Millionen bei einem Freund von der Columbia geparkt, der ihm versprach, seinen Reichtum zu erhalten und zu mehren, wenn er das Geld für einen Fonds einsetzen durfte, den er zusammengestellt hatte. Jonathan war nur deshalb in New York, weil sich sein kleines Büro dort befand und nachdem er sein Haus auf der Wiese verkauft hatte, fiel ihm kein anderer Ort ein. Kalifornien, wo seine Tochter lebte, hasste er. Nach Texas konnte er nicht mehr gehen, Chicago war seit dem Tod seiner Eltern vorbei. Er dachte über ein Graduiertenstudium nach, merkte aber, dass ihn eigentlich nichts interessierte und er höchstens als schräger Vogel Punkte machen würde. New York passte für ihn so wie für viele Leute, weil und nur weil eben kein anderer passender Ort denkbar war. Ausschlussprinzip. Sein historisches Verständnis, siehe Charles Beard, sagte ihm, dass vieles so funktionierte. In der City zog er zur Untermiete in eine Wohnung in den East 30s und streckte seine Fühler nach etwas Dauerhaftem aus. Er interessierte sich Und so hörte er dann auch von Charlotte, für eine Schule in der Bronx, wo spanischsprachige Einwanderer Englisch lernen konnten und die Chance für einen Neuanfang bekamen. Marilyn und er hatten in Houston bei ähnlichen Projekten im Vorstand gesessen. Marilyn hatte an so einer Schule unterrichtet. Das erschien ihm als passender Tribut. Und zufällig suchte diese Schule in der Bronx nach einem neuen, geschäftstüchtigen Vorstandsvorsitzenden, der bei Bedarf genug Managererfahrung hatte, um den Laden zu schmeißen, an einer Privatschule zu unterrichten, wie es seine Tochter Celia in Kalifornien machte, war schnell vergessen. Charlotte Porter war im September 2002 seit 2 Jahren in der Stadt, als sie Jonathan in seiner Wohnung in Murray Hill abholte. Sie hatte Klienten weitergeholfen, die ihr plötzlich leeres Familiennest in Brewster, Catona oder Lake Mohawk für eine Ehrenrunde in Gotham verlassen wollten, bevor sie ihre Sachen endgültig für die Rentneroase Florida packten. An eine neue Ehe hatte Charlotte nicht gedacht. Ihr war vielmehr oft durch den Kopf gegangen, ob sie, wenn sie damals nicht den charmant distanzierten, attraktiven Fran Dolan bei einer Studentenveranstaltung an der NYU getroffen und einen gut gewürzten Joint mit ihm geraucht hätte, überhaupt je geheiratet hätte. Sie mochte Männer. Seit ihrer Scheidung hatte sie sich 2-mal wieder auf einen eingelassen. Der eine war ein intensiver, aber allzu klein geratener Hirnchirurg gewesen, der andere ein strammer Kopf, für den sie allerdings nach Staten Island hätte umziehen sollen. Außerdem stellte sie fest, dass sie Frauen genauso gern mochte wie Männer. Sie hatte noch nie mit einer geschlafen und hatte das auch nicht geplant, aber sie konnte sich vorstellen, irgendwann mit einer liebenswerten, aufgeschlossenen Frau nach Rhode Island zu ziehen, zusammenzugehen, aber mit getrennter Kasse ein schindelgedecktes Haus zu kaufen und einen Lampenladen aufzumachen. Nichts war ausgeschlossen. Dass ihre beiden Kinder, Cormac und Shinnet, inzwischen Teenager, noch bei ihr wohnten, war lästig, ließ sich aber managen. Bis sie dann überraschenderweise nach Dingle ziehen wollten, um bei ihrem Dad zu sein und irgendwann immer unregelmäßiger anriefen. Das konnte sie verstehen. Sie war auch so gewesen. Das Leben veränderte sich. Sie würden zum Studieren wiederkommen oder auch nicht. Vor kurzem, etwa um die Zeit, als sie Johnny Bell einen Loft zeigte und ihn 3 Monate später heiratete, hatte sie im Fernsehen den Film Harry und Sally gesehen. Das ganze lange Ding, über das es überall so ein Geschrei gab, der gefakte Orgasmus und wie süß Meg Ryan war. Als sie durch ihr Haus ging, wo sie mit Frances Dolan und den Kindern gewohnt hatte und jetzt mit einem Glas Pinot in der Hand Lichter ausschaltete und alles für die Nacht abschloss, dachte sie, das war 1983, da hatten sie geheiratet. Ich weiß es noch genau, damals stand das Leben auf festem Boden. Man wusste mehr oder weniger, wer man war und was man später sein würde. Aber jetzt, mit welchem Wort würde man das Leben jetzt beschreiben, so viele Jahre später? Interessante Frage. Das Leben erschien ihr jetzt wie etwas seltsam Substanzloses, Zerfleddertes, das sie nicht festhalten konnte. Als sie auf der hinteren Veranda stand und in den dunklen Garten schaute, dahinter der Wald, durch den immer noch wilde Tiere streiften, fehlte nicht viel und das Wort Oberfläche hätte am Nachthimmel gestanden. Das war das Leben, nichts sonst, eine Oberfläche. Darauf konnte man sich verlassen. Sie fand das schon in Ordnung, denn sehr viel anders hatte sie es auch nie eingeschätzt, auch wenn sie es mal mit anderen Bezeichnungen versucht hatte, so wie fester Boden. Das war auch nichts Gefährliches oder Deprimierendes oder Änderungsbedürftiges. Während ihrer Ehe hatte sie halt nur vermieden, so zu denken, dass das Leben eine Oberfläche sei. Aber jetzt kam es ihr überaus wahr vor. Sie bedauerte doch, dass Francis gerade nicht da war. Mit dem hätte sie darüber reden können.